50 languages. 14. 14. Farben. Farben. Der Schnee ist weiß. Der Schnee ist weiß. Die Sonne ist gelb. Die Sonne ist gelb. Die Orange ist orange. Die Orange ist orange. Die Kirsche ist rot. Die Kirsche ist rot. Der Himmel ist blau. Der Himmel ist blau. Das Gras ist grün. Das Gras ist grün. Die Erde ist braun. Die Erde ist braun. Die Wolke ist grau. Die Wolke ist grau. Die Reifen sind schwarz. Die Reifen sind schwarz. Welche Farbe hat der Schnee? Weiß. Welche Farbe hat der Schnee? Weiß. Welche Farbe hat die Sonne? Gelb. Welche Farbe hat die Sonne? Gelb. Welche Farbe hat die Orange? Orange. Welche Farbe hat die Orange? Orange. Welche Farbe hat die Kirsche? Rot. Welche Farbe hat die Kirsche? Rot. Welche Farbe hat der Himmel? Blau. Welche Farbe hat der Himmel? Blau. Welche Farbe hat das Gras? Grün. Welche Farbe hat das Gras? Grün. Welche Farbe hat die Erde? Braun. Welche Farbe hat die Erde? Braun. Welche Farbe hat die Wolke? Grau. Welche Farbe hat die Wolke? Grau. Welche Farbe haben die Reifen? Schwarz. Welche Farbe haben die Reifen? Schwarz. Bitte besuchen Sie www.book2.de für Bücher und Texte.